Ja, wir müssen ja gar nicht mehr klatschen. Okay, dann halt nicht. Es ist ja keine Katzenwäsche. Hallo. Peter, hallo liebe Zuhörende, willkommen beim Schaumbad. Hallo Rolf Börnsen. Ich wollte dich heute anrufen und du bist eingespeichert bei mir unter Sir Prüm. Ja. Hat mein Google-Telefon nicht verstanden. Rufe Sir Prüm an. Ich wollte es per Sprachsteuerung machen, weil ich vorbildlicher Autofahrer bin. Ja. Hat sie aber nicht akzeptiert, diese Google-Frau. Und dann hat sie mich für Rolf Brownson. Ja, genau. Und die hat den dann gegoogelt und nicht gefunden. Und ich musste auf mein Handy gucken, wurde geblitzt, habe mehrere Menschen tot gefahren, Frauen und Kinder. Trotzdem. Siri ist schuld. Nee, du hast gar keine Siri. Du hast nee, wie heißt denn die Frau, die Google-Stimme? Ja, keine Ahnung, ich habe ja Siri. Siri. Ich glaube, die heißt einfach Google. Google. Naja, hallo, herzlich willkommen im Schaumbad Folge 4000. Irgendwas in den 50ern auf jeden Fall. Wir sind in den 50ern. Wir sind. Ich glaube 58, kann aber auch 59 sein. Das sind die. Kann aber auch 57 sein. Die goldenen Jahre, die fetten Jahre. Genau, genau. Wir sind jetzt der Boomer-Podcast. Jetzt sozusagen. Werden wir fett. Ja. Und in 10 Folgen ungefähr rebellieren unsere herangewachsenen Kinder. Genau. Apropos Kinder, gutes Durchhalten. Auch heute sind wir wieder der Podcast der Gebärenden. Wir wurden wieder angefragt. Also wir werden auch wieder, diese Folge wird wieder während einer Geburt live gehört. Genau, also das ist das Ziel dieser Folge, dass wir wieder mehrere Kinder lebens- und gesund zur Welt bringen. Ich wünschte, das wäre ein Scherz, aber wir scherzen ja häufig, aber wir sind wirklich der Podcast der Gebärenden geworden. Ja, aber, also wir haben diesen Sommer sicher 6, 7 Kinder zur Welt gebracht. Ich habe aber auch nur so gelacht, weil du wieder die paar Krümel auf dem Tisch, die dich wieder wahnsinnig machen. Du bist so ein Tischmonk. Ja, die Sache ist, sonst nehme ich mir immer schon so 6, 7 Stunden Zeit, bevor du in mein Studio kommst. Heute hatte ich nur 6, 7 Minuten Zeit. Deshalb sieht es hier auch so staubig aus. Das ist auch der erste Podcast, den wir mal an einem Donnerstag aufnehmen, der keine Katzenwäsche ist. Also eine reguläre Folge an einem Donnerstag, die wir aufnehmen. Es ist das erste Mal eine reguläre Folge? Ich glaube schon, sonst machen wir immer am Wochenende, weil wir danach vergessen müssen, was wir getan haben. Gott, du sagst es gerade so aus, als würdest du niesen. Ich muss gerade Nieser unterdrücken. Naja. Ja, Happy Donnerstag. Happy Oder Donnerstag. Wie wir es nennen, Kleiner Freitag. Kleiner Freitag. Also hört die Folge, wenn ihr jetzt angefangen habt, wie üblich am Sonntag oder Montag reinzuhören, drückt Pause. Oder jetzt. Ihr gebärt gerade, dann... Genau, nur Gebärende dürfen jetzt weiterhören. Genau. Ja. Oder ihr könnt auch kurz Pause machen, dann müsst ihr halt jemanden bitten, der kurz Pause drückt. Wie läuft das eigentlich, wenn man... Hört man den dann auf laut? Weiß ich in nicht. Diesem Gebärsaal? Hört man uns jetzt im Kreissaal. Warum eigentlich Kreissaal? Sind die rund? Hat es was mit dem Landkreis zu tun? Ah, ich habe das letzte irgendwo gehört und habe es wieder vergessen. Ach Gott sei Dank. Ja, da können wir weiter sinnieren drüber. Ja. Nee, aber hört man da Podcasts laut oder auf dem Kopfhörer? Ich habe noch nie im Kreissaal einen Podcast gehört. Warum nicht? Weil ich... Du hast doch so viel Lebenserfahrung. Ja, aber im Kreissaal Podcast habe ich noch keine gehört. Okay, ja, dann wird es Zeit. Ja. Aber das bringt mich auch zu der bitteren Sache, die mir eben noch passiert ist. Deswegen wirklich auch so ein bisschen angeschlagen. Oh, erzähl. Ja. Ich bin ja heute zum Studio gegangen, einfach den ganzen Weg. Auf Schwäbisch gelaufen? Gelaufen, ja, damit ihr uns auch versteht. Also ich bin hierher gelaufen gegangen und nach 5 Minuten fiel mir auf, ist aber ganz schön still. Und dann hat mich der Verkehr auch genervt, also die Autos. Und dann ist mir aufgefallen, also still in meinem Kopf, aber Verkehr, der genervt hat. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe die Kopfhörer vergessen. Oh. Und da wollte ich dich fragen, bist du auch so ein Typ, der... in der Stadt sich eigentlich nur mit Kopfhörer bewegen kann, weil er sonst so genervt ist. Ja. Also sobald ich alleine Strecken überbrück, höre ich irgendwas. Ja. Entweder Musik oder das Schaumbad. Okay, ja, ich höre auch wenn dann viele Podcasts, aber meistens nur unsere Folgen, weil die einfach am besten sind. Ich höre nur das Schaumbad und Musik höre ich nur Lieder aus dem Schaumbad. Ja, die Abbinder, deswegen musste ich die mal auf CD brennen. Ja, genau. Hast du die in einem Discman dann dabei? Also auf deinem Smartphone hörst du da das Schaumbad? Nein, da höre ich gar nichts. Achso, du hast auch... Ich brenne mir auch die Folgen an. Ah, geil. Ja. Weil ich mag das nicht. Aber ein Handy ist für mich immer noch ein Handy. Ja. Also ein Telefonapparat. Gut, ja. Und kein MP3-Player. Also du hast den Discman am Gürtel und hast auch immer noch so eine Tasche mit allen Folgen dabei. So gebrannte CDs, wo ganz schlecht mit Edding drauf geschrieben ist. Xiaomi Folge 8 oder so. Und dazwischen immer Gina Wild CDs und dieses Hörbuch. Ja, genau. Habe ich mir tatsächlich mal angehört. Ich auch. Das ist einfach unglaublich schlecht. Also man hört weiter, weil es einfach so naiv ist. Also, ich fand das ganz interessant. Also es ist wirklich lang her. Das war noch zu Zeiten, als... Du pubertierend warst. Na, ja doch. Ich habe pubertiert bis... Ich habe lang pubertiert. Aber doch, Teenager war ich, glaube ich, schon noch. Sagen wir mal 18 oder so. Und das war ganz interessant und ganz geil. Weil ja. war, die eine Hälfte war so autobiografisch, da erzählt sie halt von ihrem Leben. Ja, diese Pornodarstellerin. Fürchterlich naiv auch. Es ist ein bisschen. Aber die andere Hälfte ist tatsächlich eher so Erotikliteratur. Also sie beschreibt sehr detailliert Geschlechtsverkehr. Ja, aber auch fürchterlich naiv irgendwie so. Ja, ich war einfach Fan damals. Ja, du. Oder, ja. Ich fand. Oh, da wäre, wenn wir jetzt ein richtig berühmter Podcast. Nee, wir sind ein richtig berühmter Podcast. Du musst aufpassen, was du sagst. Weil jetzt wäre. Also, wenn jetzt zufällig irgend so eine Bildnase zuhört, so Paul Ronsheimer sitzt wieder zu Hause, denkt, berichte ich über Krieg oder. Ah, nee, morgen mache ich mal die Schlagzeile. Peter vom Schaumbad. War Gina Wild Fan. Von Gina Wild war ich aber richtig Fan. Ja, aber da schäme ich mich jetzt nicht für. Nee, aber waren willst du so wir alle. Willst du so uns in der Öffentlichkeit vertreten? Mich, ja. Dich ja nicht. Nee, ich saß ja auch letzte Woche noch mit Giovanni Di Lorenzo und Klaus Kleber und Markus Lanz zusammen. In einem TED-Talk? In einem TED-Talk in München im Hauptbahnhof. Ah ja. Ja. Im Hauptbahnhof. An Gleis 8, ja. Wie war die Akustik da so? Schlecht. Also, wir haben da auch einfach nur gesessen, glaube ich. Achso. Also, uns konnte keiner hören. Ah, okay. Ja, wir saßen so, waren so 4 Stühle aufgebaut und dann haben wir uns da hingesetzt. Warum Gleis 8? Hat es irgendwas Besonderes da? Musst du den RBB fragen. Ah, nee, Moment mal. Den RBB ist der Rhein, ja Rhein... Nee, RBB ist Berlin. Ah, ja. BR. Bayerischer Rundfunk. Ach, ja. Die haben das genau, produziert. Ja. Der Söder-Fansender. Ich habe auch, glaube ich, am Anfang direkt über Söder gelästert. Vielleicht haben sie deswegen auch einfach Züge einfahren lassen. Ganz ja. laute. Genau. Alle Fragen kamen dann aber eingefahren. Aber Markus Lanz hat genickt. Er hat wirklich genickt. Also ich habe gesagt, Söder wollte gerade loslegen und ich sah schon, wie Markus Lanz nickt. Giovanni Di Lorenzo war gerade noch seine Haare aus dem Gesicht am Machen. Und Klaus Kleber hatte... Seine Kärtchen dabei für heute Journal, glaube ich. Wie viele Schlaganfälle hat er an dem Tag? Habe ich nicht mitbekommen, die Züge waren so laut. Ah, okay. Ja. Bei Lärm hat man auch kleinere Schlaganfälle. Ja? Liest man. Ist das so? Ja. Ja, okay. Ich hatte neulich ein paar auf dem Weg zur Arbeit. Habe ich eigentlich immer 2-3 Schlaganfälle. Aber war so laut, das tut... Nee, da war es ganz leise, da habe ich es gemerkt. Ah, okay. Weil, warum war es leise? Vielleicht, weil ich Kopfhörer drin hatte oder so. Ja. Macht das Sinn alles? Ich glaube dir einfach blind, weil du bist einfach. Ich glaube, die Leute am anderen Ende der Leitung haben da mehr Zweifel. Aber wenn man deine treuen, ehrlichen Augen sieht, dann kann man die einfach nur glauben. Deswegen, ich hab noch nie gelogen in meinem Leben. Ja, die Leute halten mich, außer auch, jetzt. Die Leute halten mich, glaube ich, auch für naiv, dass ich dir viele Sachen glaube. Aber wenn sie dich auch sehen könnten währenddessen, dann würden sie auch alles glauben, was du sagst. Naja. Was ich noch fragen wollte, also du meintest eben, auf Kopfhörer hörst du auch viel Musik. Jetzt weiß ich ja von deiner Leidenschaft, dass du einfach ein Lied im Jahr gut findest und das so tot hörst, ja, dass du wirklich nicht mehr ertragen kannst. Wenn du jetzt, und ich weiß dein aktuelles Lied, und die, also wir haben auch im Podcast schon vor 5 Monaten drüber gesprochen, du hörst es immer noch ständig. Ja. Wenn du jetzt hier aus der Haustür rausgehst und jetzt so einen Weg wie ich zum Studio hättest, von einer halben Stunde, würdest du dann einfach 10-mal... alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan hören? Ja, manchmal höre ich aber auch nur die eine Strophe, die letzte, wo die Streicher einsetzen und er Nationalsozialist sagt. Machst du dir dann so ein also Repeat manchmal, rein? Manchmal spule ich die dann zurück noch und 3-mal. Und diese 45 Sekunden hörst du dann? Ja, so 3-4-mal, okay. Und dann reicht es mir auch. Okay. Aber ich hatte neulich einen großartigen Moment. Ich war auf einer Party. Kann man das? Das war Outdoor. Es kam laute Musik, alle haben getanzt und mitgesungen. Ich glaube, also vor Corona hätte man das Grillfest genannt. Heutzutage ist es eine Party. Es war eine Corona-Party, ja. Ja. Aber es waren alle geimpft. Oder getestet, tatsächlich, weil wir vorher eine Veranstaltung hatten und das überprüft wurde. Ist ja also auch geimpft und getestet? Nee, entweder oder. Achso, okay. Aber 99% waren geimpft. Gehe ich von. Ich habe das nicht überprüft. Ich also waren die über 100 Leute? Nein, es waren bei dieser vielleicht 20 oder so, okay. Da, wo ich jetzt drauf hinaus will. Okay. Auf jeden Fall haben also war eine Person, nur ich gehe nochmal dazwischen, weil hier Statistik einfach mehr. Ja. Okay, dann sagen wir, es waren. Ich habe keine Ahnung, wie viele geimpft und wie viele getestet waren. Okay, nur weil dann wäre eine Person ja nur, also wenn du nur 20 Leute hast und sagst 99%. Es war eine sehr kleine Person dabei. Ah ja, gut, hast du nach Körpermasse einfach gesagt. Ja, Masse. Ach so, genau. Wir waren etwa 6.000 Kilo Menschen. Ja, und davon waren 20. 40 Kilo davon waren ungeimpft, irgendwie so. Ja, okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Aber jetzt habe ich dich auch voll unterbrochen. Genau, ach, Nationalsozialist, genau. Das war einer der... auch einer schon der schönsten Momente meines Lebens, als ich dann Danger Dan reingeschmissen habe und alle mitgesungen haben. Und bei dieser Stelle, wo er Nationalsozialist, also wenn du mal in einer tanzenden Runde bist, wo 30 Leute aus voller Kehle das Wort Nationalsozialist brüllen, das hat was Magisches. Es hat was Magisches. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich kann mir sehr gut vorstellen sogar. Nationalsozialist. Ich meine, so was Ähnliches im Internet gesehen zu haben. In irgendeinem Reichsparteitag? Nein. Auch mit deinem Gesicht, aber das ist zu privat. Aber ich hab es gesehen, in einer Insta-Story. Davon gibt es ein Video, ja. Oh Gott. Deswegen war ich auch ganz so verblüfft. Weil oh ich Gott, ja, echt? Ja. Davon gibt es ein Video? Ja. Scheiße. Ja. Okay. Ja, aber das Lied ist ja eigentlich antifaschistisch, deswegen... darum geht's. Wir waren alles Antifa. Genau. Ja. Das war eine komplette Antifa-Fahrt. Das war ja Antifa-Jahrestreffen Saarland e.V. Die nennt man, glaube ich, die... also der Unterschied und das auch für die Leute an der anderen Seite, weil Antifa wirft ja normalerweise, das ist ja auch häufig der Vorwurf an die Antifa, hauptsächlich Steine. Da sie die aber auf Nazis werfen, ist das eigentlich auch okay. Ja. Aber die Antifa Saarland unterscheidet sich halt enorm von allen anderen Antifas in Deutschland, weil die werfen Leona-Würste. Ich habe es nicht gecheckt. Warum Leona? Alle reden von Leona im Saarland. Ja, weil Leona die nichts anderes essen. Gibt es doch hier auch. Ja, aber die essen nichts anderes. Aber also, ist das das Gleiche wie hier? Diese. Das ist so eine Wurst, so eine Fleischwurst. Ja, weil ich war nämlich auf einer... Also ich habe meine Schwiegereltern besucht noch im Saarland. Okay, von einem deiner Partnerinnen. Ja, ich habe jetzt ja eine neue Beziehung. Okay, mit meinem heterosexuellen Geschlechtspartner. Okay, ja. Also es ist eine heterosexuelle Beziehung. Wir sind beide heterosexuell. Okay. Haben aber das gleiche Geschlecht. Ja. Deshalb ist es mein heterosexueller Geschlechtspartner. Ja. Und ich habe seine Eltern kennengelernt. Und da gab es Leona auch. Ja, die aber das war keine Leona, das war einfach so eine aufgeschnittene Wurst. Ja. Also Leona sind für mich diese widerlichen Scheiben für 39 Cent von Dulano, die man kauft, wenn man wirklich im ersten Semester Sozialwissenschaften studiert oder Kommunikationswissenschaften. Oder Wurst. Wenn man Wurst studiert, ja, dann kauft man die. Dann kauft man ordentliche Wurst, glaube ich. Stimmt. Ich kenne Wurststudenten. Ja, nee, das ist einfach eine Fleischwurst. Also kann verschiedene Formen, glaube ich, sogar haben. Ich bin ja kein Saarländer, deswegen kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber ich weiß einfach, die Saarländer ernähren sich eigentlich von nichts anderem. Außer Leona. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Hast du mal den Kühlschrank aufgemacht bei den Schwiegereltern? Nee, nur den einen Kühlschrank in der Kneipe. Aus irgendeinem Grund hatte der eine Kneipe. Okay. Es war eh ganz komisch. Ich kam da an, ich war sehr aufgeregt, habe mir natürlich schön einen reingeschraubt vorher. Also Leona-Würste. Bier. Bier und Aperol Spritz auf der Fahrt dahin zu meinen Schwiegereltern. Aus Aufregung. Aus Nervosität, macht man ja. Also, ja. Aber als du das erste Mal eine von deinen Schwiegerälterinnen und so kennengelernt hast, warst du bestimmt auch aufgeregt und hast dich ganz normal besoffen davor, oder? Ja, aber nicht mit Aperol Spritz. Ja. Sondern mit purem Scotch. Ich hatte nur Scotch, ja. Hast du eigentlich auch noch ein Mixery im Saarland dann getrunken? Nee. Nee, so ein Carlsberg-Mixery, weil da trinken die auch gerne mal. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Okay. Ich habe nur Aperol Spritz. Und Bier. Und Bier getrunken. Und dann hast du eine Leona-Wurst. Wenn man sich das so als Magencocktail vorstellt, ist das auch eine fürchterliche Kombination. Aber nicht nur eine, irgendwie 10 oder so. 10, es wurde mir immer mehr auf den Teller gelegt. Stell mal vor, man würde das Eimer damit füllen, ohne kauen auch. Einfach nur so 10 Leona-Würste in den Eimer werfen, dann Aperol Spritz ein paar draufkippen und Bier. Oh ja. Allein die Vorstellung, dass so, das auch noch als zerkaute Masse in deinem Magen landet. So habe ich mich aber auch gefühlt an dem Tag. Das war ein Dienstag übrigens. Ganz normaler Dienstag. Ganz normaler Dienstag. Nee, eben nicht. Du hast ja deine Schwiegereltern kennengelernt. Ja, so normal war er dann nicht, ja. Es war, ich kam an diesem Haus an, ganz gut angezündet. Mhm. Von vorne sah es ganz normal aus. Nach hinten hat es aber irgendwie 9 Stockwerke. Oder ich war komplett betrunken. Also es war ein ganz verschachteltes, verwirrendes Haus. Und unten gab es noch eine Kneipe in dem Haus. Okay. Und da gab es Bier. Und dann habe ich gefragt, wo denn die Toilette ist. Und dann wurde ich nur ausgelacht, dass ich doch bitte in den Garten pissen soll. Habe ich dann auch gemacht. Ja. Und dann habe ich es die ganze Zeit gemacht. Dachte aber, vielleicht haben die mich verarscht. Also mein Schwiegervater und mein Mann. Ach so, ja. Weil hätte mich dann meine Schwiegermutter gesehen. Stimmt, so LOL, den lassen wir jetzt mal da, der Peter, den etablieren wir jetzt mal hier in der Familie direkt als Gartenpisser. Ja, ja, aber ich dachte mir, ich meine, ich bin im Saarland, ich bin betrunken, es ist Dienstag, es ist 14 Uhr, da ja, kann das, ich auch mal in den Garten pissen. Klingt auch alles nach Hobbing irgendwie, also Hobbingen oder wie heißt ja, das? So also das Auenland, ja, das Auenland. Weil, stimmt, also so die Häuser gehen dann nochmal unter die Erde. Ja, irgendwie. Richtig, richtig. Dann die Tür ist war auf rund. Einmal ein Stockwerk, runde Türen. Runde Türen. Man pinkelt in den Garten, machen die Hobbits wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Ja, ja, ich denke auch. Aber es war auch so, sah auch aus wie in Hobbingen. Also wirklich, es war auch so ein Einwohnerdorf, ein Dorf mit 3 Einwohnern oder 9 oder 40 oder so. Also wirklich sehr klein. Ja. Aber sehr schön. Aber ich war auch sehr betrunken. Okay. Und hatte sehr viel Lyone in mir. Das klingt, klingt eigentlich auch, als könnte man da draußen eine Serie machen. So ja. Ein bisschen, ja. So, auch die Hobbits klingt irgendwie wie die Ludolfs. Nur das halt, also die Hobbits ist dann halt eine saarländische Familie, ja, die in so einem komischen ganz Haus weirdes Patchwork mit heterosexuellen Geschlechtspartnern. Ja. Ich hatte noch meine Ehefrau dabei, die ihre Partnerin dabei hatte. Aber die war auch heterosexuelle. Nee, heterosexuell ist keiner von. Also sonst kenne ich keine heterosexuellen Leute. Ja, doch. Mich. Ach so, ja. Ja. Komm, ja, ich bin ja nur ironisch. Du bist für mich, du hast für mich keine Sexualität. Ja. Du bist für mich ein Mensch. Ja. Für mich sind alle nur Menschen. Ja. Nee, es gibt Heterosexuelle, Homosexuelle und Menschen. Okay. Das sind die 3 Kategorien. Okay. Meine Kategorie ist einfach Mensch. Alle Leute sind ich Menschen. Ich bin da wie Herbert Grönemeyer. Der Mensch ist Mensch. Auch Heterosexuelle? Ja. Okay. Alles Menschen. Okay. Interessant, ja. Interessanter Ansatz. Ja. So bin ich drauf. So bist du drauf. Ja. Du? Ja. Brauchst eine Pause? Nö, eigentlich nicht. Ich schon. Ich habe aber noch ein kleines Quiz mit dir. Ja, mach mal ein Quiz. Weil ich bin auf dem Weg an 2 Sachen vorbeigekommen und wollte dich mal, das ist mir nämlich schon mal aufgefallen in Stuttgart, fragen, welche Art von Einrichtung du damit verbindest oder Laden. Mhm. Wenn man nur den Einrichtung Namen im Sinne ja von Gebäude. Himpelchen und Pimpelchen. Kenne ich. Ah, Mist, du gehst da häufig vorbei. Ich kenne dieses Viertel hier. Himpelchen und Pimpelchen ist eine Kita. Okay, bei mir im Viertel gibt es noch die Stupsbande. Das ist eine Kita. Das ist auch eine Kita. Und da habe ich gedacht, wenn man aus dem Ländlichen kommt, da heißen die Kitas einfach wieder Ort, wo sie sind. Stimmt, ja, ja. Kita Dunstweiler. Kita Kirchheim Unterteck oder so. Die haben wahrscheinlich auch 2. Aber hier in Stuttgart haben die Kitas alle lustige Namen. Ja, die also brauchen halt eine gute Brand. Ja. Das ist ja, ja, müssen ja Plätze verkaufen. Genau, und vor der Pause wollte ich dann noch fragen, weil da haben die Leute in der Pause Zeit, wenn sie einen coolen Abbinder hören, auch direkt bei uns anzurufen. Wollen wir Paten von der nächsten, hier werden ja so viele Neubaudinger, da werden ja immer Kitas mit reingesetzt, mhm, wollen wir Paten von einer Kita werden, also das Kita-Schaumbad, da wir als Paten auch zur Verfügung stehen. Ah, okay. Wir kommen dann auch mal ab und zu vorbei, lesen aus dem Kinderbuch, machen da nicht unseren normalen Kram, sondern wirklich einen angepassten Kinderkram. Die Schaumbad-Tagesstätte. Ja, oder Kita-Schaumbad. Kita-Schaumbad. Kita-Schaumbad. Und die Schaumbad-Kita? Schaumbad-Kita finde ich auch okay. Oder Ki-Schaumbad-Ta? Nee, ich würde gerne einfach Kita-Schaumbad. Kita-Schaumbad, okay. Und wir sind da Paten. Wir sind Namenspaten. Nur Namenspaten, haben wir sonst keine Paten. Nee, wir würden da schon ein paar. Also wir wären auch Geschäftsführerinnen. Nee, nur Namenspaten, okay, aber wir engagieren uns ehrenamtlich in der Kita noch. Ah, okay. Aus der Patennummer raus. So auch. Einmal im Monat eine halbe Stunde. Wir machen hier Spendennummern. Ah ja, das auch. Ja, und wir gehen mal so eine Stunde im Monat da vorbei und machen eine kleine Leseshow, lesen aus der kleinen Raupe Nimmersatt oder was die Kids heute so lesen. Das und lesen die bestimmt noch heute. Da lesen die noch. Die lesen den alten Scheiß. Und immer. Weißt du, dann kann sich einer von uns hinsetzen, zeigt die Bilder und der andere sagt so, und dann kam sie an den Apfel und dann machen wir so richtig schöne Kinder. Ja, aber die Presse muss dann auch immer da sein. Ja, dann kannst du ja deinen Kumpel Ronzheimer von der Bild anrufen. Ah ja, genau. Ja. Ich mach sowas nicht, also ich hasse Kinder. Ja, aber dann funktioniert dieses ganze Konzept ja nicht. Doch, die Leute sollen auch denken, dass ich Kinder geil finde. Ach so, okay. Also, meldet euch bei uns. Wir machen gerne Namenspartner. Wir beide von tiefstem Herzen aus ganz altruistischen Gedanken raus würden wir sehr gerne eine Kita als Namenspartner begleiten. Genau. Ihr kriegt kein Geld von uns, ihr kriegt nur unseren Namen. Ja, und ein bisschen. Und einmal im Monat für eine halbe Stunde kommen wir. Ja, und coole Spendenaktionen hier. Spendentelefone und so. Genau, denn wir lieben Kinder. Genau. Und dann lade ich auch Markus Lanz ein. Ja? Ja. Okay. Wir sollten mal den Abbinder anmachen. Ja, machen wir mal ein Päuschen und dann beruhigen wir uns alle wieder. Bis demnächst. Ist das ein wunderbares Bad. Ich bin begeistert. Das ist für coole Piraten. Mit dem blauen Waschschaum können sich wilde Piraten waschen und pflegen. Sehr interessant. Da wird wohl gleich der Schaum rauskommen. Ich habe schon mal eine Badewanne vorbereitet und dann schaue ich mal, wie das hier aussieht in der Badewanne. Oh, da kommt der Schaum. Da kann man wirklich eine tolle schaumige Wanne mitmachen und sich auch gegenseitig bespritzen in der Wanne hier. Bespritzen in der Wanne hier. Könnt ihr es auch erkennen, hier unten ist das Wasser und hier der Schaum, der schwimmt wirklich nur oben hier auf dem Wasser drauf. Ich habe einen Lifehack mitgebracht. Ein Lifehack? Ja. Erzähl. Tiefkühlgemüse. Das ist schön kalt, kann man als Eiswürfel benutzen. Was ist der Hack? Ja, wenn du so eine Gemüsepfanne machen willst und dich gesund ernähren und du kaufst so Gemüse im Laden, dann wirst du ja, also wenn du für ein bis zwei Personen kochst, oder auch für drei. Aber da schnippelst du dich dumm und dämlich. Und die Hälfte musst du dann nochmal verkochen, weil wenn du ein bisschen Abwechslung drin haben willst und nicht nur eine Karottenpfanne oder eine Zucchini-Pfanne oder so. Oder eine Paprika-Pfanne. Vielleicht sollte man einfach mit einer Karottenpfanne zufrieden sein. Hast du dir das mal überlegt? Ja, aber nee, jetzt habe ich ja den Lifehack. Tiefkühlgemüse, da gibt es Mischungen. Da gibt es alles. Ja. Und es soll auch viel gesünder sein. Ja, das hat einen guten Ruf. Ja. Weil das wird eingefroren, bevor die Vitamine verloren gehen. Vielleicht direkt ist es vorm so. Feld eingefroren. Ja. Sonst pflückst du so eine Avocado. Die verliert ihr ganzes Gemüsesaft in der Sonne. Auf dem Container von Bad Hersfeld nach Südbaden. Ja. Schon ein Stück. So eine Avocado von Bad Hersfeld, wenn die an so auf so einem sonnigen Containerdach liegt. Wobei die kaum noch andersrum, Saft. Oder? Bad Hersfeld liegt doch in Hessen, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich, Nordhessen. Ja, und Südbaden wird ja mehr Gemüse wahrscheinlich angebaut. Nee, in Nordhessen ist eine sehr viel Landwirtschaft. Nordhessen ist die Gemüsekammer Deutschlands. Das wissen viele gar nicht. Die hat einen Rheinteil dafür, aber Nordhessen ist die wahre Gemüsekammer Deutschlands. Ja. Nee, Nordhessen ist halt wirklich, also da wohnt kein Schwein und es gibt nur Landwirtschaft. Das ist ungefähr wie Australien. Cool. Habe ich gelesen. Ich war da auch schon mal in Nordhessen. Nordhessen? Ja. Ich auch. Schon häufiger. In Bad Hersfeld sogar schon. Nee, da war ich noch nie. Oh, da hast du was verpasst. Da gibt's Gemüse. Notiz an mich, Reisetipp Bad Hersfeld, Gemüse kaufen. Habe ich gemacht. Ja, ich wollte mal so ein Lifehack aus den 60er, 70er Jahren teilen. Haut mich jetzt nicht um, aber... Nee, aber vielleicht ist das ja... Also ich weiß ja, wir haben ja auch ziemlich viele Vintage-Hörer. Und viele Nordhessen. Ja. Und stell mal vor, es gibt mal irgendwann, vielleicht ist das meine Intention. Unsere Internetaufnahmen landen irgendwann durch komische, kosmische Fügungen in den 50er Jahren. In Nordhessen. In Nordhessen. Und die freuen sich, dann freut sich Bad Hersfeld erstmal, dass wir sie genannt haben. Und dann hören die von dem Tiefkühlgemüse und für die ist das ja wirklich eine neue Nummer. Stimmt, ja. Also man weiß ja nicht, ob so Wellen nicht irgendwann in der Vergangenheit einfach mal landen. Ja. Ja. Glaubst du, ja, das könnte sein. Ja, ist realistisch. Das könnte also sein. Durchaus realistisch. Also realistischer als jede Verschwörungstheorie, die ich die letzten Monate gehört habe. Konrad Adenauer Hat da bestimmt ein Ministerium für gehabt, für Zukunftsradio. Ich kann Conny sprechen. Ja. Pass mal auf, Konrad. Warte, stell dir vor, ich bin dein Zeitreise-Radiominister. Okay, pass auf, Radiominister. Nee, ich richte mich direkt an Konrad Adenauer. In Tiefkühltruhen investieren, die sind in Zukunft ein Riesending. Ja, aber Herr Dr. Adenauer, sind Sie Doktor? Ich bin auf jeden Fall Erfinder. Okay. Adenauer hat irgendwas erfunden, was wichtig ist. Diese Tiefkühltruhen, die haben ganz viel FCKW, habe ich aus den Zukunftsradiowellen gehört. Oh ja, ich das bin ja Zukunftsminister. Weglassen, ja. Sollen wir wirklich, dass jeder Haushalt solche Geräte bei sich hat? Oder sollten wir das nochmal überdenken, bevor wir die auf den Markt werfen, ob die wirklich gut sind für zukünftige Klimageschichten, weil das Radio aus der Zukunft vermeldet mir komische Sachen mit irgendwelchen Ozonlöchern. Ja, Herr Adenauer, Herr Dr. Adenauer. Kann man Adenauer. Das FCKW nicht von vornherein weglassen? Ja, würde ich empfehlen. Okay, gut, machen wir. Alles klar, wir haben das Ozon gerettet. Ja, aber die Tiefkühltruhen ist hier ja kein Problem. Die können wir wunderbar mit Nuklearstrom betreiben. Ne? Das ist ja eine saubere Energie. Das ist problemlos. Okay, also, das ist problemlos. Solange wir kein Ozon freisetzen oder kein CO2, alles easy. CO2. Mensch. Conny, hast du schon einen gezwitschert oder was? Ja, nee, ich habe währenddessen gegoogelt, was Konrad Adenauer war nämlich wirklich Erfinder, so Freizeiterfinder. Ah, ja. Und er hat zum Beispiel einen von innen beleuchteten Toaster erfunden. Okay. Ein leuchtendes Stopfei, was auch immer das ist. Aber alles nuklear. Und eine Gartenhake mit einer Vorrichtung, um Steine zu zerkleinern. Alles Erfindungen von Conny Adenauer, der erste Kanzler. Was hat Merkel erfunden? Physik. Ja. Und unser Papa Helmut Kohl? Uns. Und Korruption. Hat der Korruption erfunden? War Hitler eigentlich korrupt? Wahrscheinlich, als wenn einer korrupt wird, ich denke schon. Also käuflich, wieso haben die, meine ich. Ja, aber wieso haben... Ach, nee, man kann den Nazis ja viel vorwerfen. Ja, Punkt. Gut. Punkt. Ende. Punkt. Ja, Ende man dieses kann Satzes. Den Nazis ja viel vorwerfen. Ja, Punkt. Ja. Und ich meine, so raubkunstmäßig, ist das Bestechung? Nee, ist das eigentlich nicht. Er ja, war das ist ja Dieb. Ja, das ist ja alles einfach kriminell, was die gemacht haben. Ja. Also im Sinne von... Ja, wenn ich kriminell die haben sich bin, einfach genommen. Ja. Korruption ist ja, du lässt dich bezahlen und nimmst da für irgendwelche Vorteile. Stimmt. Sie haben nichts gegeben, sie haben nur genommen. Ja, genau. Ja. Oder vielleicht haben die noch andere korrupte Sachen aus, also die katholische Kirche zum Beispiel, haben sie ja gekauft, oder? Ah. Also die katholische Kirche war korrupt, die Nazis nicht. Teilweise, dann sind wir auf der sicheren Seite juristisch, teilweise korrupt. Ja. Ja, Teile. Ja. Wollte ich nur so die, sagen. Die nicht pädophil waren, waren korrupt. Genau. Und dann waren noch andere Teile da, die Teile geschmissen haben. Ja, stimmt. Ja. Die Teile schmeißen. Technokatholiken. Die Technokatholiken. Stimmt, kennst ja, du die. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Gab es irgendwelche Korruptions... Bestimmt. Ach, ich glaube, die haben sich alles erlaubt. Ja. Ja. Aber ich finde es schön, wie du... Wenn du einfach alles darfst als Diktator oder Diktaturpartei, musst du ja nicht korrupt sein. Ich frage mich nur, wie lange du auch darauf gewartet hast, Hitler zu sagen, währenddem ich über Conny Adenauers Gartenhake, die auch Steine zerkleinern kann. Weil Hitler war der Vorgänger von Adenauer. Also von Staatsoberhaupt von dieser Fläche. Ja, aber nicht Europa. Der direkte. Ja, dazwischen war noch Dönitz war für ein paar Wochen. Und dann waren es vier Leute, nämlich? Die vier Besatzer wahrscheinlich. Winston Churchill. Jupp Stalin war, glaube ich. Jupp Stalin, genau. Hier der andere Truman und Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ja. Genau, das waren die, und Karl Dönitz. Ja, der hatte, glaube ich, gar keinen Vornamen, weil nee, der Nachname hieß, so. Der hieß aber Dönitz. Genau, es gab zwischen Adenauer und Hitler fünf Leute. Ja. Wie viele Leute gab es zwischen Schröder und Scholz, beziehungsweise Laschet? Nee, du kannst Scholz sagen, weil wir wissen ja schon mehr. Also die Bild-Zeitung kriegt von der CDU die ganze Zeit die Sondierungssachen zugesteckt. Wir bekommen von allen anderen Parteien zugesteckt. Ah, okay. Also deswegen Kanzler Scholz. Darüber können wir schon reden. Okay, dürfen wir das schon? Genau. Dann sind sie wieder sauer. Nee, das ist vollkommen okay. Weil die kennen unsere Reichweite. Stimmt. Ja, die wissen halt einfach, dass eine elitäre Gruppe von 1000 Leuten in Deutschland, die weiß jetzt Bescheid, wer Kanzler Scholz, und zwar am 17. November wird er bekannt gegeben. Scholz wird auch die Weihnachtsansprache halten. Gott sei Dank. Nee, die Neujahrsansprache. Und die Weihnachtsansprache? Der Bundespräsident wahrscheinlich. Wer wird es sein? Das ist ja nochmal Frankie Steinmeier. Ach so, das wird dann nicht Merkel. Ach nee, Laschet müsste es dann eigentlich werden. Wird der alte, nee, das ist nicht immer so. Steinmeier hat doch letztes Mal oder vorletztes Mal die Wahl verloren. Ja, aber das ist keine Regel. Ja, komm, die können wir doch jetzt einführen. Wann hat Gauck denn? Gauck hat damals gegen Stoiber kandidiert und dann ist... Hat Gauck gegen Stoiber? Ja, ja, genau. Dann Stoiber ist niemand Kanzler geworden. Genau. Ja. Das waren diese 4 Jahre ohne Kanzler. Genau. Die, ja. Wie nennt man sie nochmal? Die leeren Jahre. Als wir eine anarchistische Verwaltung hatten. Genau. Wo jeder mal Kanzler sein durfte. Ja, und jeder auch Verwaltung. Das war ja schön. Ich war auch 2 Tage im Finanzamt Stuttgart zum Beispiel beschäftigt da. Ich war 2 Tage Landwirtschaftsminister in Nordhessen. Oh, cool. Ja. Ach, du hast die Hessen groß gemacht mit ihrer Landwirtschaft. Ja, ich habe allen Tiefkühltruhen gekauft. Okay, aber FDKW-freie. Natürlich. Ja. Die haben dann ihre ganze Ernte eingefroren und seitdem essen die immer noch davon. Ah. Das war damals, als Schröder abgewählt wurde. Dann bist du, jetzt wird mir einiges klar. Jetzt, also das fällt mir jetzt erst wie Schuppen von den Augen. Ich hatte schon immer die Vermutung, aber du bist Peter von Froster. Ja. Du bist gar nicht Peter Schaumbadi. Gibt es einen Peter von Froster? Ja, der, in der Werbung wird ja immer Peter von Froster. Oh, ah, okay. Das ist Peter von Froster. Wusste ich nicht. Wusste ich natürlich, weil ich bin das ja. Ja, ja, jetzt spielst du wieder rum. Ja. Ja. Du bist Peter von Froster. Ich bin Peter von Froster. Ja. Und ich dachte immer, das wäre so eine Anspielung, weißt du, da kommt Peter von Froster, das ist der Typ, der das Gemüse dann bringt oder über das Gemüse quatscht. Aber von Froster ist einfach ein adliger Nachname. Richtig. Das, so ist es nämlich. Was wir heute alles gelernt haben. Ich also der Blog ist Lebensmittel-Content. Mhm. Und zwar die kleine Tochter von Creme Frech und Schmand ist die saure Sahne. Die wiederum... Also das Kanada, das... Nee, sie liegt so in der Mitte. Das ist was Schönes. Weil saure Sahne ist so die kleine Tochter von Creme Frech und Schmand. Sie ist aber die große Schwester von Sahne und Milch. Sie liegt genau dazwischen. Okay, das ist so, die kann auch keiner wirklich leiden, saure Sahne. Saure Sahne, nee, deswegen hat sie den Namen bekommen, weil ich dachte früher immer, saure Sahne wäre wirklich sauer, aber das ist ja einfach nur... Also säuerlich ein bisschen schon. Bisschen, ja, aber sie ist ja einfach nur eine festere Sahne hauptsächlich. Ja, ja. Aber das ist auch wieder ist gut mit diesen 3 Schwestern, weil wenn bei 3 Kindern ist ja immer das mittlere... Ja, aber da, also bei den Kindern ist sie die älteste. Weil Milch und Sahne, also Milch ist die kleinste. Aber Sahne. Ist es nicht die kleine Schwester? Ist von beiden. Nee, die Tochter. Ach, die Tochter. Die Tochter von Creme Fraiche und die große Schwester von Milch und Sahne. Also Creme Fraiche hat 2 Töchter. Creme Fraiche hat zusammen mit Schmand 3 Töchter. Oder auch, das können auch Jungs sein. Sagen wir mal einfach, Milch ist jung. Die ist Sahne, die, ja, okay. Ja. Der Milch. Ist ja egal, in der Metapher sind halt 3 Töchter. Joghurt also, ist irgend so ein infizierter Cousin, oder? Joghurt ist ein infizierter Cousin, weil der hat Bakterien. Ja. Der darf auch nicht bei den anderen Milchprodukten vorbeikommen. Und vor allen Dingen werden die immer belächelt von ihren Großeltern. Käse und Quäse. Quark. Käse und Quark. Käse und Quark. Obwohl die Quarks wieder zur Joghurtfamilie gehören, die sind auch so ein bisschen bakteriell. Also die sind auch so ein bisschen... Ja, das ist der infizierte Teil. Also was in normalen menschlichen Familien der komische Onkel ist, ist in Milchfamilien der Quark. Der Quark und sein verzogener Sohn Joghurt. Ja. Und der große Patriarch von allem ist die Butter? Nee, das ist der alte Gouda. Und die Butter, was macht die? Die Butter? Wie ordnen wir die ein in diesem Stammbaum? Die Butter ist... In diesem Laktose-Stammbaum. Also es gibt die Butters. Das ist ein älteres Ehepaar. Mhm. Die sind im Endeffekt tatsächlich Geschwister von alter Gouda. Mhm. Also das sind die Eltern, die kinderlosen Großtanten und Großonkel. Sind verstehe. Die Butters. Und die sind ein bisschen abgehoben. Also die haben halt viel Kohle gemacht. leben in einer Maisonette-Wohnung in der Stadt. Ah ja. Und kommen ab und zu vorbei mit vollkommen übertriebenen Geschenken, die Butters. Aber die haben da buttern sie richtig die rein. Haben's, die haben. Und die bringen dann richtig viel mit, außer für Joghurt. Weil sie sind schon so ein bisschen auch, also sie sind nicht sehr sozial und empathisch, sondern die Joghurts kriegen dann nichts mit Quark. Die alleinerziehende Quark mit seinem Sohn Joghurt, die bekommen nichts, aber die Milchgang, nennen wir sie mal die Milchfamilie, die Hauptmilchfamilie. Die ohne Bakterien. Die ohne Bakterien, die bekommen. Wobei das auch ein bisschen komisch ist, die Butters haben nämlich auch keine Bakterien, aber alle stammen eigentlich auch so ein bisschen von den Käses ab, die ja auch sehr viel mit Bakterien zu tun hatten. Also die Familie ist eigentlich groß geworden mit Bakterien, aber jetzt wird der Familienzweig irgendwie... Käse ist Abstammungslinie, ist es also drüber. Ja, in der Logik Käse, Käse ist eigentlich der Bruder von Frau Butter und Herr Butter hat eingeheiratet. Wie halten es die Eltern oder die Großen... Wer ist jetzt... Ich habe den Faden verloren. Wer ist jetzt der große böse... Die großen bösen Patriarchen und Matriarchen der Familie. Ja, Herr und Frau Käse. Herr und Frau Käse. Und wir halten uns mit Schokomilch. Die Geschwister bestimmt und Schwäger die Butters. Mit Schokomilch. Ja, sind die da liberal? Bei Schokomilch, oder haben die ein Problem damit? Nee, bei Schokomilch sind sie sehr liberal. Da sehen sie auch gar nicht die Farbe, sondern die stehen auf Zucker. Mhm. Zucker ist in der Welt der Milchprodukte einfach beliebt. Beliebt. Okay. Ja. Bananenmilch? Zucker. Ist ja gesüßt meistens. Okay. Aber eine ungesüßte Erdbeermilch darf denen nicht unter die Augen kommen. Also sobald das ungesüßte Milch ist. Wie ist die Einstellung zu Hafermilch, Kokosmilch? Da würde ich jetzt ungern drauf eingehen. Oder? Also, okay, wir also wechseln schnell ganzen, das Thema. Bei diesen ganzen veganen Milchprodukten, da ist, ja. Könntest du denn, wenn du da bei den Milchs bist, könntest du denken, du wärst im AfD-Stammtisch und noch irgendeiner von der CDU. Ja, sind die keine Fans? Ja, und sagen wir mal so, der AfD-Stammtisch und unser Freund Seehofer geht draußen vorbei, schnappt so ein paar Wortfetzen auf und plärrt die raus. So ungefähr klingt es dann bei Milchs. Ja. Also nicht ganz radikal, aber auch nicht okay. Also so wie unser Heimatkanzler Horst. Ja. Ich habe mal gehört, das wurde nur erfunden, um Horst Seehofer auf den Sack zu gehen, also Hafermilch und so. Ach so, okay. Einfach nur, um ihn zu ärgern, haben irgendwelche Leute Hafermilch und was gibt's noch? Mandelmilch, Sojamilch. Kokosmilch, Sojamilch, ja. Das wurde alles nur erfunden. Um Horst Seehofer zu ärgern. Ja, ja. Also wirklich. Ist auch so. Das ist jetzt kein Witz. Sonst lügen wir hier viel, aber in dem Fall nicht. Auch das Heimatministerium wurde eigentlich erfunden, um Horst Seehofer zu... Er hat den Prank nur 4 Jahre lang nicht gerafft. So. Ja, du bist jetzt Heimatminister, aber sollte ich nicht Innenminister machen? Ah, lass mal die Innenminister-Sachen, da hast du ja Berater. Du bist doch hier so ein rechtspopulistischer Führer von so einem Kirchenstaat im Südosten. Komm, du bist doch nicht Innenminister, du willst Heimatminister. Heimatminister. Und dann hat er nämlich das so ein bisschen so wie Bundespräsident, so haben sie ihn ausgelagert. Die wirkliche Arbeit im Innenministerium machen andere. Und Horst besetzt nur das Heimatministerium so ein bisschen. Ah, es gibt auch einen Innenminister, der ist aber geheim. Genau, und Horst ist eher so der Grüß-August, der auch Innenminister genannt wird, hinter Heimatkanzler. Ja, ja. Und der fährt meistens nach Bayern auf irgendwelche Volksfeste. Und jetzt, wo Corona halt war, hat man ja sehr wenig von Horst mitbekommen, weil keine Volksfeste waren. Stimmt, ja. Stimmt. Innenministerium war irgendwie ziemlich tot in Corona. Vielleicht ist Horst Seehofer auch... Genau wie das Außenministerium. Das Außenministerium hat in Corona nur am Anfang mal was gemacht. Nämlich alle Touristen wieder eingeflogen. Ja. Und dann hat man nichts mehr von Heiko Maas gehört. Der hat wahrscheinlich Anzüge schneidern lassen. Also man muss ja schon sagen, seine Anzüge sitzen wirklich. Ach. Ich finde, liegt es an unserem Alter? Aber findest du auch, dass diese führenden Politikerinnen und Politiker immer besser aussehen? Also ich glaube, die werden einfach immer besser eingekleidet. Also wenn du da so einen schnittigen Heiko da an... Ja, Heiko sieht geil aus. Also wenn ich eine deutsche Schauspielerin wäre, wäre ich auch mit ihm verheiratet. Hier, Christian Lindner, ein Sexgott. Ja, aber nur schwarz-weiß, wirklich. Also Farbe... Nein, Farbe... Bäh. Ja, also mit dem, ist er mir zu gelb. Da würde ich mir so eine Brille auch kaufen, wenn ich alles schwarz-weiß sehe, wenn ich mit Christian Lindner was anfangen würde. Ja. Dann könnte ich aber auch schwach werden. Trotz FDP würde ich da schwach werden, wenn ich eine Schwarz-Weiß-Brille hätte. Ich meine, Vielleicht haben die ja bei den Koalitionsverhandlungen auch gerade alle Schwarz-Weiß-Brillen auf. Also man kann jetzt schon sagen, unsere neue Regierung, obwohl schon in der alten ein paar schnittig angezogen waren, wie Heiko, wird noch besser angezogen sein. Wenn jetzt zur Ampel, was wir ja wissen, kommt, auch Annalena hat noch mal einen besseren Schnitt im Endeffekt als Angela Merkel, weil die ja immer die gleichen Jacken getragen hat. Das war solide. Aber Annalena, ähnlich wie Heiko, gut geschnittene Sachen. Gut angezogene Leute sind das. Genau. Auch Habeck hatte halt diesen verlotterten Philosophen-Lock. Aber die haben auch frische Frisuren. Ja. Also stimmt. Habeck ist so der Richard David Precht unter den Politikern. Genau, so ein bisschen verrockt. Verrockt, man mag ihn nicht wirklich. Aber irgendwie Richard David Precht findet man nicht cool. Tut mir leid, Wolfgang Habeck. Ich finde wichtig, damit ihn jetzt... Wolfgang Habeck, damit er was Uncooles auch hat. Seinen echten Vornamen weiß ich gar nicht. Robert. Ja. Wolfgang Habeck. Nehme ich zurück, auch schnittig. Ist halt der lockere Typ von der Küste. Hat mal einen Knopf zu viel auf. Genau. Ja. Und dann kommt der flotte Heiko da an. Scholz bleibt ein bisschen gesichtslos, aber jetzt sind wir Deutschen jetzt mittlerweile gewöhnt als Kanzler. Wie finden wir diese Koalition eigentlich, die uns jetzt bevorsteht? Schon ein bisschen schrecklich, dass mit der FDP koaliert wird von linker Seite, also bürgerlich linker Seite, dass die mit diesen Wahnsinnigen von der FDP koalieren. Findest du das nicht schrecklich? Also mir dreht es da den Bauch um. Obwohl ich kompletter Vollnationalisten-Nazi-Schwein bin. Ja, ich finde eher faszinierend, dass unsere Jugend, und deswegen müssen wir die Kitas wieder mitnehmen, wie im ersten Block, tatsächlich einfach denkt so, auch liberal, das ist doch freiheitlich, finde ich cool, und der Lindner ist so locker. Wie neoliberal die FDP wirklich ist, wie marktliberal anstatt sozialliberal, das sollte man den Kids mal erklären. Aber wir sind kein Bildungspodcast, deswegen machen wir das nicht. Und deswegen machen wir das. Vor allem hören uns auch kaum Leute unter 4. Kaum. Du kennst die Statistiken. Ja, deshalb sage ich kaum. Haupthörer sind... Es ist einstellig Prozent. Und die unter Vierjährigen, ja. Also so ungefähr 50. Aber man muss auch fairerweise sagen, häufig nutzen die unter Vierjährigen die Spotify-Accounts von ihren großen Brüdern oder Schwestern. Ja, stimmt, ja. Ja, wir werden ja sogar unter 1 gehört, wenn wir wieder einen Geburtspodcast haben. Ja, genau. Übrigens, wie läuft's? Kannst du mal kurz durchgeben? Ja. Ich mache keinen blöden Pressenwitz, sondern einfach... Nee, kannst du ja mal kurz jetzt Bescheid sagen, wie es gerade läuft? Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen. Wir pressen die Daumen? Wir pressen richtig die Daumen? Ich sehe deine Daumen nicht. Pressen. Gedrückt. Drücken. Ja. Wir drücken unsere Daumen. Stimmt, Daumen pressen macht gar keinen Sinn. Ja. Ich finde echt... Lügenpresse. Ich finde tatsächlich sehr, sehr lustig, dass wir mittlerweile... Nachrichten bekommen, bitte nehmt eine Folge auf, ich werde gebären und brauche was zu hören. Und schon zum wiederholten Male. Also. Ja. Ich weiß nicht, wie lange dauert so eine Geburt? So eine Viertelstunde? 12 Stunden? Ja, ich glaube, beides ist möglich. Beides. Das heißt, wir machen jetzt irgendwas zwischen 15 Minuten und 12 Stunden diese Folge lang, oder? So. Genau. Ja, nee, man kann ja auch anpassen als werdende Mutter. Da man halt einfach sagt, in halber Geschwindigkeit abspielen oder nur. Ah, das ist eine gute Idee. Also mach nur 20% Pressen. Dann kannst du schon so 10 Stunden Geburt dir versüßen. Ich würde auch einfach nur, also was mich tief traurig machen würde, wäre, wenn nach unserem Podcast dann auf den von Lanz und Richard David Precht umgeschaltet würde. Dieses Verbot würde ich erteilen. Ja, das würde ich keiner werdenden Mutter zutrauen, dass sie so einen Move machen würde. Okay, aber wäre auch mein Wunsch als Dienstleister dazu sagen, bitte woanders hinwechseln. Von mir aus auch, keine Ahnung, wohin. So, was gibt es denn noch für Podcasts? Zeitverbrechen. Zeitverbrechen oder der uns immer beleidigt hier, Forever Freitag. Forever Freitag. Ja, ja, mit diesen zwei arroganten Comiczeichnern, die uns die ganze Zeit... Zwei arrogante Comiczeichner reden über sich selbst. Haben die uns in letzter Zeit mal wieder gedisst? Oder? Nee, die haben uns in letzter Zeit nicht gedisst, deswegen dachte ich, dissen wir sie mal. Ah, okay. Ja. Ey, Forever Freitag, ihr seid dumme Wichser. Alter, war jetzt aber hart. Ihr seid Wichser. Also einer von den beiden, dumm. Der Stuttgarter Bad Cannstatter ist sehr sensibel von den beiden. Ja, ja. Da solltest du aufpassen, da solltest du nicht so Wörter benutzen. Aber der ist auch nicht dumm. Nee, du hast das Dumme ja zurückgenommen. Genau. Deswegen ist alles cool. Gut. Ich habe ihn neulich erst masturbieren gesehen. Glaube ich. Müsste er gewesen sein. Warst du am Neckar unterwegs? Ja. Okay. Heute erst. Ja, ich bin heute den ganzen Neckar entlang gerauscht. Mit meinem Brummbrumm und habe nebenher Björn Töftenmeier angerufen, also dich. Ja. Und da habe ich diesen masturbierenden Comiczeichner gesehen. Und deshalb darf ich ihn mit Fug und Recht Wichser nennen. Was heißt eigentlich Fug? Unfug. Fug. Ja, ich dachte, wir dissen die jetzt. Ja, ja, schon. Ja, ja. Ich habe auch nur so kurz... Er hat da nicht masturbiert. Er hat genau. Du musst da aufpassen, der gute Anwälte, deswegen. Ich finde, das Wort Wichser ist so 90er irgendwie. Ja, ich liebe das Wort Wichser. Ich umschreibe das heute lieber. So der Lattenhobler oder so, ich weiß nicht, der Schrubber oder so. Also ich finde, das Wort Wichser ist so oldschoolig. So. Ich habe das tatsächlich neulich mal recherchiert, dieses Wort. Wo das herkommt. Also klar, es kommt von Stiefelwichsen und ja. Bartwichse und so. Eigentlich heißt Wichser, also als Beleidigung, Feigling. Also so Erster Weltkriegszeiten davor noch. Die Wichser waren Feiglinge. Weil die nicht vorn fahren, sondern verdrückt sich ins Zelt und wichst Stiefel und ist ein Feigling. Ah. Wichser sind Feiglinge. Siehst du, da haben wir noch wieder was gelernt. Genau. Ja. Also hier, ja. Egon Forever, ihr seid Feiglinge. Cool. Ich freue mich schon, wenn ihr das hört. Übrigens, da kann ich noch einen Werbeblock machen. Stimmt. Oh ja. Am 28.10. Gibt es eine kleine Lesung. Juha West. Ich gebe dir Hall. Okay, ja. Zusammen mit Egon Forever. Also André Lux. Ja, der von dem anderen Podcast. Und Chris der Berg. Beide waren auch bei uns schon mal zu Gast. Das machst du gut. Das ist gut. Ja. Ja, kauft euch doch Tickets. Sitz. Bei juhawest.de. Ja. Genau. .vu. Das sind die schlimmsten. DEVU, weil die hatten kein Geld für DE. Das war der schlimmste Werbeblock, den ich je erlebt habe. Ja, sollen wir eine richtige Werbung schalten? Nö, das reicht mir auch. Ja. Weiß nicht. So insgesamt. Fand ich die 5 Minuten eigentlich ganz lustig, habe aber Angst, dass dieser Podcaster spricht gerne mal Cannstattverbot aus. Das heißt also, du kannst dich nur noch auf unserer Neckar-Seite. Und ich möchte damit auch nicht in Verbindung gebracht werden. Ich habe richtig Schiss vor dem. Ich habe, klar, hallo, Cannstattverbot, weißt du, was das heißt? Da kriege ich meinen Jaffelkölsch nicht mehr her. Dann können wir nie wieder in Cannstatt interessant? Zum VfB. Ja, auf dem Vasen. Auf dem Vasen. Ja. Eigentlich gibt es nur geiles Zeug. In Cannstatt, vom Neckar. Vasen, VfB Stuttgart. Daimler Produktionshallen. Daimler Produktion, Kraftwerke. Kraftwerke. Die Müllverbrennung ist auf dieser Neckarseite. Da darf man den Cannstatt dann nicht zuschieben. Hans-Martin Schleyer Halle. Die jetzt aber abgerissen wird. Benannt nach einem Nationalsozialist. Abgerissen? Ja. Sehr gut. Aber die soll dann wieder Schleierhalle heißen. Aber das Problem ist ja... Vielleicht ein anderer Schleier. Es kann doch nicht sein, dass die nochmal ein neues Gebäude nach einem Nationalsozialist benennen. Ja, das ist halt so, wenn du danach entführt worden bist, dann ist das mit dem Nationalsozialismus... Ah, so, dann geht's wieder. Ja. Genau, also das ist halt... Du kannst ein richtig schlimmer Mensch sein. Okay. Wenn dir danach was Schlimmes angetan wird, dann ist das Schlimme, was du getan hast, einfach vergessen. Dann ernsthaft? Kriegst du, ja. Okay. Also da hoffe ich auch noch mal ein bisschen für dich drauf, dass du dass mir irgendwas später Schlimmes passiert. Einer dieser zwei Brunnen auf dem Schlossplatz dann doch Peter von Frosterbrunnen heißt. Was habe ich denn Schlimmes gemacht? Bis jetzt. Außer diese paar Kriegsverbrechen damals in Mogadischu. da wollten wir nicht drüber reden. Das war nur ein Dorf. Ein Dorf, ja. Nur ein Dorf, komm. Wie viele Dörfer gibt es da? 4.000? Wahrscheinlich sogar mehr. 40.000? Aber du musst dich... Ruf mal an bei der Hotline und sag, wie viele Dörfer gibt es in Somalia? Du musst dich auf jeden Fall verantworten, wenn du wieder zurück in deinen Ursprungsort Bad Hersfeld kommst. Oder ich werde jetzt entführt von irgendeinem... verrückten Podcaster. Verrückten Podcaster. Ja. Irgendwie 10 Jahre in seinem Keller gehalten und muss Reiswaffeln essen und Socken. Und wenn ich dann wieder gerettet werde, dann werden Gebäude nach mir benannt. Ja. Vogel Tobi von Krieg und Freitag wird dich jetzt nach Hamburg verschleppen. Das ist der andere von den... Ja, ja. Kommt der, glaube ich, her. Ich dachte, in Köln. Nee, ist der stationiert. Nee, der ist in Hamburg stationiert, da wird er dich hin verschleppen, aber für dich super, weil dann kannst du einfach die ganze Zeit im Tippel 2 abhängen. Geil. Ja. Ich habe übrigens das letzte Tippel 2 T-Shirt aus dem Tippel 2 bekommen. Da gab es so eine T-Shirt-Aktion mit irgendwie Corona-Rettungszeug für St. Pauli-Kneipen. Und ich habe aus dem Tippel 2 hing noch ein T-Shirt an der Wand. Also die hatten irgendwie 100 dieser T-Shirts verkauft und eins hatten sie noch, das hing an der Wand. Das hab ich mir gekauft. Das hat wahrscheinlich hervorragend gerochen, so ein T-Shirt, was mehrere Wochen an der Wand einer Kneipe gehangen hat. Gute Frage, ich habe es direkt angezogen. Ach, deshalb haben mich alle so komisch angeschaut den ganzen Abend. Ja. Naja. Cool. Boah, jetzt haben wir aber einen rausgelabert, gell? Mein lieber Scholli, vielleicht wir da noch eine Pause machen wollten, aber wir machen trotzdem noch eine Pause, vielleicht kommen wir danach auch nur ganz kurz zurück. Wir kommen nochmal rein, wir hören uns jetzt Werbung, und das meine ich vorhin mit, wir schalten noch einen richtigen Werbeblock, nicht so einen Nazi-Schwachsinn, den ich von mir gebe. Achso, ja. Ja, also. Schalten wir noch einen richtigen Werbeblock. Hey Kids, am 28.10. im Juha West, André, Egon Forever Lux, Jean-Paul Prüm und Chris der Berg machen einen bunten Abend nur für euch. Mit einer coolen Show. Besorgt euch Tickets über I Love Your Artist. You Have West. Einfach mal googeln. Wird cool. Da sind wir wieder nach der Werbung zurück. Habt ihr Tickets schon gekauft? Ja, haben sie. Haben sie, ja. Sonst hätten sie ja Nein gesagt. Genau. Willkommen zurück. Wir waren in der Pause. Ihr wart in der Pause. Wir sind jetzt wieder da aus der Pause. Und bald habt ihr wieder Pause. Genau. Ihr hört das ja jetzt gerade bei der Arbeit wahrscheinlich. Oder beim Gebären. Ist ja auch Arbeit. Ja. Ist ja eine körperliche Arbeit. Ja. Körperliche Arbeit, das ist eine Bürgerpflicht. Ich glaube, als Bürgerpflicht. Vertreter des männlichen Geschlechts kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine Arbeit das ist. Ich denke mal einen Haufen. Ein Haufen Arbeit. Ein Haufen Arbeit. Du musst einen Haufen Kram aus deinem Körper orgeln. Ja. Schrauben. Rausschrauben. Raus. Du musst einen Mensch aus deinem Körper tun. Tun. Tun. Ich wollte jetzt mal ein besonders starkes Verb benutzen. Oder drücken. Drücken ist auch. Drücken, so wie Daumen drücken. Daumen drücken. Daumen drücken. Nee, man sagt, glaube ich, Daumen pressen und Kinder drücken. Kinder drücken, ja. Kinder drücken. Deswegen heißt das ja auch im Fitnessstudio Drückbank, was wo die Hanteln so gepresst, also diese großen, weil die Geräusche sind ja ähnlich wie bei einer Geburt. Ah, ja. Ach, deshalb. Ich dachte, deswegen heißt er Drückbank. Ja. Ich dachte, weil das ist ungefähr so, wie wenn man ein Kind hochhebt. Nee, nee, das heißt wegen den Geräuschen. So. Ja. Wenn ich so kleine Leute in Latzhosen sehe, so Dreijährige in Latzhosen, dann schnappe ich mir die immer hinten an diesem Schlappettchen-Ding und benutze die als Hanteln. Ja, das mache ich auch gerne. Es ist unglaublich niedlich, solche kleinen Leute mit genau, Latzhosen. Genau, es sieht niedlich aus und vor allen Dingen sind die Eltern auch immer total begeistert, wenn du das tust. Die lieben das, Die lieben das, ja. Allein um die Freude im Viertel zu verbreiten, mache ich das. Nee, das sollte man nur machen bei Kindern, die man kennt. Oder achso, nee, ich mache das auch bei fremden Kindern. Nee, das kommt nicht gut an. Doch, kommt gut an. Das habe ich auch mal. Eine komplette Empfehlung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht ruhig, also kommt super an. Paar Insights. Mütter und Väter, also Kinderbesitzer und Kinderbesitzerinnen hassen das, wenn fremde Menschen ihre Kinder auch nur anfassen. Ja, gebe ich dir recht, aber wenn du dir eine Latzhose nimmst und als Hantel benutzt, findet jeder super. Ja gut, das sieht unglaublich niedlich aus. Und macht mich, also den Handler, den Gewichtheber, die Gewichtheberin, auch sieht beeindruckend aus. Genau, also fremde Eltern sagen dann immer zu mir so, Mensch, sie machen das aber häufiger und sieht da wahnsinnig niedlich aus. Sieht wahnsinnig niedlich aus. Vielen Dank für die Idee, das werde ich zu Hause jetzt auch machen. Das ist eigentlich die einzige Reaktion, die ich bekomme, wenn ich mit fremden Kindern handel. Ja, es sieht ja nicht nur niedlich aus, sondern auch irgendwie sexy. Oder also, weißt du, was ich meine? Also du strahlst, also dein Bizeps kommt so richtig raus. Ja, hat sowas Leni Riefenstein haftes. Riefenstein? Stahl. Stahl. Wenn du Nationalsozialistin bist, heißt du nicht Stein, sondern Stahl. Ja, wieso habe ich Stein gesagt? Leni Riefenstein. Ob wenn meine Muskeln so steinhart sind, ist auch egal. Warum nicht stahlhart? Ist mir zu Nazi-mäßig. Naja. Okay. Apropos Kinder kriegen. Ja. Ich hätte noch ein kleines Thema. Oh, ein kleines Thema? Ein wie ein kleines Kind? Auch süß. Ja. Wo ich bitte mal an die Fernsehmacher, mittlerweile geht das an Fernsehmacher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und zwar direkt an ZDF Neo, mich richten möchte. Und zwar, was hältst du von Dating-Shows? Ich hasse das Thema Dating allgemein. Genau, ja. Willst du dabei zusehen, wie sich komplett fremde Menschen treffen? Nö. Und dabei eine Kamera läuft? Nö. Und ich weiß, du guckst kein ZDF Neo. Kein, also früher, als noch Shows da liefen vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Aber da gibt es die Show Dinner Date, okay, wo sich eine Person aus 5 Dinnerkarten dann 3 raussuchen kann und wird dann jeweils bei der Frau oder dem Mann bekocht. Und das ist ein Blind Date. Also, das klingt sehr nach Privatfernsehen. ProSieben Neo. Das ist auch ähnlich produziert, aber das ist halt öffentlich-rechtlich ohne diese ganzen Teaser und den Witz produziert. Und deswegen bleibt das, und das ist faszinierend, weil öffentlich-rechtlich ist, einfach nur noch unangenehm, ohne witzig. Ah, okay. Ja, also da kommen immer, wer bewirbt sich heutzutage noch bei einer Dating-Show, die im Fernsehen ausgestrahlt wird? Also haben die sehr wenig Auswahl und mixen Menschen, wo man von vornherein weiß, da kann nichts werden. Und dann gibt es, und dann kommen die bei den Leuten zu Hause vorbei und essen da. Und die Person, die dann bei sich 3 Menüs ausgewählt hat, darf sich dann eine Person aussuchen, mit der sie sich nochmal datet. Junge, klingt das langweilig. Klingt fürchterlich langweilig und unangenehm. Und genau so ist es. Und deswegen bleibe ich manchmal da hängen. Und das Faszinierende ist, am Ende wird dann immer eingeblendet, was denn nach dem letzten Date dann rausgekommen ist. Und meistens wird eingeblendet, Sebastian und Angelika haben keinen Kontakt mehr. Auch Birgit und Sabine sind noch Singles. Also das ist eigentlich die Zusammenfassung von diesen ganzen Staffeln. Also das Schönste der Gefühle ist, sie haben noch mal telefoniert, wird da als Information noch mal eingeblendet wird, für was ist danach passiert. Also das ist einfach... Das klingt wirklich sehr, sehr traurig und genau. Scheiße. Ich würd mich gerne an die Fernsehmacher... Nee, an den Intendanten des ZDF wenden. Ich glaube, die haben einen Intendanten. Bestimmt. Und wahrscheinlich einen Bischof, der ja, sowas zulässt. Bischof. Ja. Aber nochmal bitte an die Verantwortlichen im ZDF. Stoppen Sie diesen Wahnsinn. Stoppen Sie diesen gebührenfinanzierten Dating-Wahnsinn. Da gucke ich mir lieber Leute heute an. Also wirklich. Also ihr könnt doch nicht die Leute so quälen, dann mit der Kamera. Das wie Privatfernsehen, nur ohne die Häme. Es macht es noch unangenehmer. Es ist unangenehm, aber vielleicht nicht so widerlich, oder? Ich weiß, ich habe es nicht gesehen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es ist nicht so widerlich produziert, aber trotzdem ist es fürchterlich unangenehm und die Leute kommen da auch nicht gut raus. Also da gewinnt auch wieder keiner. Also, als nächstes wollen die Öffentlich-Rechtlichen irgendein Comedy-Format produzieren, wo es nur um Dating geht. Das wäre wirklich der allergrößte Albtraum. Wenn das passiert, geht alles im Bach runter, denke ich. Ich würde der ARD zutrauen, also einem der ARD-Sender. Ich würde es... Ja. In der Nische. Ich würde es irgendeinem Nischen-ARD-Sender auch zutrauen. Auch ZDF Neo war ja mal mutig und hat erstmal hier diese Show von Joko und Klaas, die haben die ja erst groß gemacht. Stimmt, ja. MTV. So Duell um die Welt, der große Mainstream-Erfolg würde es ja gar nicht geben ohne ZDF Neo. Ja, weil die waren auch bei Neo und dann bei MTV und dann bei ProSieben oder wie war die Reihenfolge bei Joko und Klaas? MTV, ZDF, ProSieben, ja. Die waren erst bei MTV, dann ZDF, okay. Und aber da war stimmt, MTV, weil MTV ja hat ja aufgehört zu existieren irgendwann. Genau. Ja. Und auch der Typ, der uns immer die Witze klaut, Jan Böhmermann, ist ja auch erst durch ZDF Neo groß geworden. Ja. Die probieren ja ein bisschen Sachen aus, aber nochmal bitte an die ZDF-Verantwortlichen und besonders die ZDF-Neo-Verantwortlichen. Stoppt diesen Wahnsinn. Stoppt diesen Wahnsinn. Dinner-Date. Einfach nichts mit dem Thema Dating produzieren lassen. Also insgesamt an alle Fernsehmacher, keine ernsthafte Dating-Show mehr. Genau. Ja. Vielleicht Comedy-Dating würde ich mir vielleicht sogar... Ein Comedy-Format, wo das Thema Dating und so weiter ist, das würdest du dir anschauen? Da kriegt von mir erstmal ein LOL. Ein LOL? Ja. Warum kein LOL? Warum kein LOL? Er kriegt von mir auch ein LOL. Gut. Kriegt von mir vielleicht sogar ein Roffel. Ja. Ich wollte an diese Show von Buddy Herbig, die ich nie geguckt habe, wo Comedians, die ja eigentlich lustig sind, da sind ja viele gute Leute dabei. Kurt Krömer, Larissa Ries und so weiter. Ja. Habe ich nur nie reingeguckt, weil der Titel so doof ist. Ja, und Buddy Herbig ist doof. Ja. Aber soll doch macht sehr... Macht der eigentlich noch immer einen auf Homosexuellen dann als Star Trek-Kapitän? Oh, ich bin so schwul. Und das ist, ich rede wie ein... ich persifliere einen Schwulen und 80% der deutschen Bevölkerung lacht sich tot. Ja. Buddy Herbig ist für mich auch die... also wenn 90er Humor gibt, dann Buddy Herbig irgendwie so. Ja. Ja. Aber also wir mochten es schon. Also ich bin ja auch ein bisschen jünger als du. Ich war da, keine Ahnung, als dieser ganze Wahnsinn passiert ist, frühe 2000er, späte 90er. Ja. Fanden wir witzig und haben bei, das auch bei Traumschiff Surprise oder wie es hieß, war ich raus. Das habe ich auch nicht mehr gesehen. Beim Schuh der Manitou war ich auch noch drin. Warst du noch drin? Ja, war ich noch drin. Ja, da war ich so 13 hab ich auch, vielleicht. Habe ich auch kurz häufig gemacht, ja. Und davor gab es ja noch die Wochenshow hier mit Briscoe Schneider. War auch einfach nur witzig, weil er schwul war. Ja, wobei man Bastian Pastewka in Schutz nehmen muss. Der hat halt dazugelernt. Also der hat ja, er ist nicht bei Briscoe Schneider geblieben. Ja, das stimmt. Ja. Hallo, also, liebe Liebenden. Es war unfassbar witzig. Wir haben Briscoe Schneider vergöttert damals. Also hat ja. Bastian Pastewka hat viel für die Gay-Community getan. Ich fand tatsächlich damals schon in der Wochenschau und das heute auch nicht mehr so lustig. In der Wochenschau damals, in den 40ern oder in der Wochenshow in den 90ern? In den 90ern, da mit Ingolf Lück, genau. Also ich habe viel mehr RTL Samstag Nacht gepumpt mit Wiegald Boning und Olli Dittrich und so weiter, Mirko Nonchef und so. Dafür bist du aber zu jung. Dafür bin ich zu jung. Ja. Und dann die Wochenschau fand ich auch gut und meine Lieblingsrolle von Bastian Pastewka war Ottmar Zittlau. Oh, der hat immer so. Hallo Leute. Der geht heute auch nicht mehr, weil das einfach auf nicht privilegierten Gruppen rumhacken ist. Ja. Solche Ottmar Zittlaus wählen heute alle AfD. Und ich bei Switch gab es früher auch noch dieses Format, wo der Arbeitslose, also da wurde immer als Bauchbinde so eingeblendet. Da gab es auch eine Figur. Und seine Jobbezeichnung war halt Arbeitsloser. Fand man damals war witzig, lustig, ja. Ja, ihr Sozialshaming war doch einfach der Shit, ne? Genau. Sind wir vielleicht weitergekommen? Und dann hören die Leute diesen Podcast und denken sich, teilweise. Mit dieser Medienanalyse. Mit dieser Rolle rückwärts. Die Rolle rückwärts, fast schon reflektiert, wünschen wir euch einen Herbst. Wir wünschen euch einen der Herbst. Der Herbst ist... Die wir Tage wünschen werden, euch ein Wochenende, einen Herbst. Wir wünschen euch Weihnachten. Ja. Also wir gehen ja meistens mit guter Stimmung hier raus. Aber und jetzt mal gute Stimmung? Genau. Wahrscheinlich, diese ganzen Kinder wurden jetzt schon geboren, hoffentlich. Genau, nee, wir sagen jetzt auch an unsere gebärdende Zuhörerin, mindestens eine, jetzt Stopp drücken, weil jetzt machen wir nochmal so 2 Minuten so richtig Depri und sagen, nee, doch. Ich wollte jetzt Happy Birthday singen, weil jetzt sind die Kinder da. Achso, das Kind ist da, gut, dann machen wir jetzt Happy Birthday und die anderen Zuhörenden hauen wir dann noch richtig in die Pfanne, so mit schlechter Laune. Also jetzt erstmal, Happy Birthday to you, okay. Neues Kind. Ja, der Herbst, die Tage werden dunkler, man geht im Dunkeln hin zur Arbeit, man geht im Dunkeln zurück von der Arbeit oder sitzt im Homeoffice und ist auch die ganze Zeit dunkel. Der Regen bläst dir ins Gesicht, wird kälter. Schön draußen sitzen ist vorbei. Ey, aber sieh's mal positiv, es dauert nur 8 Monate und dann ist alles wieder cool. Stimmt. Ungefähr wie eine Schwangerschaft jetzt. Ja. Genau, also an alle anderen, willkommen in der Schwangerschaft des Winters. Genau. Herbst, Winters. Sind jetzt alle mal 9 Monate schwanger. Genau. Und dann ist wieder Juni. Und drücken wir mal die Daumen, damit wieder ein Lockdown von 7 Monaten noch oben drauf kommt. Wir kriegen den Corona-Nachschlag. Lol. Lol? Sollen wir uns einfach hier aus dieser Aufzeichnung rausroffeln? Also ihr hört uns nicht mehr, aber wir roffeln uns auf dem Boden. Wir liegen auf dem Boden und roffeln actually. Du bist auf mich gerollt.